In meiner Jugend wollte ich nie zur Feuerwehr, aber der Vater war da 30 Jahr oder mehr, da hatten wir schon die Uniform. Dann bin ich halt auch einer geworden. Ich hab nicht viel gelernt in meiner Lehrlingszeit, den Dreier gab's kein Feier weit und breit. Selber anzünden haben wir uns nicht traut, weil wir hätten dann die Leute geschaut. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter, und was brennt in meiner Nähe, gibt's ein Tete-Tete. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter, und wann ich bloß, dann klingt's so. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter. Ich darf nicht blasen, wann ich will. Sagt der Chef nix, bin ich still. Und sagt er nix, dann blas ich nicht. Und blas ich nicht, dann löschen's nicht. Und löschen's nicht, verbrennt das Haus. Aber dann gab's doch das erste Feuer. Von Anfang an war mir das nicht geheuer. Denn nah beim Feuer tu ich so leicht schwitzen. Und beim Trompeteblasen kann man sogar sitzen. Eine Mutter schreit, retten's mein Kind im fünften Stock. Bei dem Feuer kann ich das nicht, bei Gott. Vor Angst hat sicherlich die Hosen voll. Aber ich blas, dass runterkommen soll. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter. Und was brennt in meiner Nähe, gibt's ein Tete-Tete. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter. Und wann ich blas, dann klingt's so. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter. Ich darf nicht blasen, wann ich will. Sagt der Chef nix, bin ich still. Und sagt er nix, dann blas ich nicht. Und blas ich nicht, dann löschen's nicht. Und löschen's nicht, verbrennt das Haus. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter. Und wann's brennt in meiner Nähe, gibt's ein Tete-Tete. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter. Und wann ich blas, dann klingt's so. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter. Und was brennt in meiner Nähe, gibt's ein Tete-Tete. Ich bin der Peter, der Feuerwehrtrompeter. Und wann ich blas, dann klingt's so. Volksmusik der nächsten Generation. Radio Heimatmelodie im Internet.